بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir machen weiter im ersten Band von Sunan Abi Dawud auf der Seite 417 im Kapitel 146, die Hände auf die Knie legen, im Hadith 867. Mus'ab ibn Sa'd rahimahullah sagte: Ich betete neben meinem Vater und legte meine Hände zwischen die Knie. Da verbot er mir dies. Dann machte ich es noch einmal, da sagte er: Tu das nicht. Wir pflegten dies zu machen und dann wurde es uns verboten und man ordnete uns an, unsere Hände auf die Knie zu legen. Nehmen wir auch gleich den nächsten Hadith dazu, 868, Abdullah, das heißt Abdullah bin Mas'ud, sagte: Wenn jemand von euch in die Verbeugung geht, soll er seine Arme auf seine Oberschenkel legen und seine beiden Handflächen aneinander zwischen seine Oberschenkel platzieren. Als ob ich die ineinander geflochtenen Finger des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vor mir sehe. In diesen Überlieferungen geht es darum, dass eine bestimmte Form des Betens aufgehoben worden ist und dementsprechend nicht mehr gesetzlich ist. Und zwar, dass man seine Hände entweder aufeinander legt, die Handflächen aufeinander, oder, wie es auch hier heißt, ineinander geflochtene Finger. Das heißt, als würde man die Hände so halten und sie zwischen die Knie, oder zwischen die Oberschenkel platzieren, während dem Rukur, während der Verbeugung. Und diese Art war am Anfang des Islam gesetzlich und wurde später aufgehoben durch das Platzieren der Handinnenflächen auf die Knie, wie es allseits bekannt ist. Wir lernen aus diesem Hadith, dass es immer wichtig ist, dass man die verschiedenen Überlieferungen im Zusammenhang betrachtet. Deswegen kann es sein, dass eine Überlieferung sahih ist, dass sie eindeutig ist in ihrer Aussagekraft, aber sie ist ungültig, sie gilt gar nicht mehr. Und das kann man ja, in diesem Zusammenhang kann man das herausfinden aufgrund der Überlieferung selbst, aber manchmal erkennt man das erst durch andere, über die externe Überlieferungen. Deswegen der Appell, einfach, dass man immer auch eine Erläuterung zu einem Hadith liest, bevor man direkt sagt, hier ist ein Hadith und ich handle direkt danach. 147, was man in der Verbeugung und auch aus diesem Hadith lernt man eine, es gibt verschiedene Arten von Nasch. Ein Nasch ist eben, dass ein gesetzliches Urteil aufgehoben wird durch ein anderes. Und da gibt es drei Formen davon. Eine Form davon ist, dass es erschwert wird. Eine zweite Form ist, dass es erleichtert wird. Und eine Form, dass es gleichgültig bleibt. Und das ist ein schönes Beispiel für Gleichgültigkeit. Weil beides ist gleich anstrengend für den Muslim. Ja. Und wir lernen auch aus diesen Geschichten von An-Nasch die Ergebenheit, dass man sich dem Willen Allahs ergibt. Weil Ibadat sind Tawqifi. Tawqifi bedeutet, in diesem Zusammenhang bedeutet sie, dass wir die Weisheit dahinter nicht verstehen können. Und sondern wir beten so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat. Und wir können nicht die Weisheit erkennen, warum man die Hände nicht zwischen die Oberschenkel platziert, sondern auf die Knie platziert. Das nennt man auf Arabisch غير معقول المعنى. Oder auf Arabisch auch Tawqifi. Das heißt, so ist es überliefert und so hat man es umzusetzen. Und da gibt es anders als in anderen Situationen, in denen man nachvollziehen kann, dass es ungerecht ist. Wenn ich zum Beispiel bei einem Kaufvertrag, auf Deutsch würde man sagen, die Katze im Sack kaufe und ich nicht weiß, was ich kaufe, ja, das ist verboten, aber man kann nachvollziehen, warum es verboten ist. Bei Ibadat ist das meistens nicht der Fall, aber wir lernen hier, dass wir einfach den Propheten nachahmen sollen. Und darüber hinaus, wenn Allah Azza wa Jal das Herz öffnet um die Gesetzlichkeit zu verstehen, Weisheiten dann zu verstehen, Alhamdulillah. Denn auch bei Ibadat gibt es Weisheiten. Auch bei Ibadat gibt es Weisheiten und nur sie sind schwieriger zu verstehen, manchmal für uns sogar kaum bis gar nicht zu verstehen. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. 147, was man in der Verbeugung und in der Niederwerfung sagt. Uqba ibn Amr, rahimahullah wa radiyallahu anhu, sagte, als Fasabbih bismi rabbikal azim, so preise mit dem Namen deines gewaltigen Herrn, herabgesandt wurde, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, sagt dies in eurer Vergebung, der Verbeugung. Sagt dies in eurer Verbeugung. Und als Sabbih isma rabbikal a'la, preise mit dem Namen deines Herrn, dem Höchsten, herabgesandt wurde, sagte er, sagt dies in eurer Niederwerfung. Diese Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die, wie wir sehen können, umstritten ist. Manche Ulama, haben sie als authentisch eingestuft, andere weniger. Aber sie ist inhaltlich korrekt, auf jeden Fall insofern, dass wir Subhana Rabbi al-A'la im Sujud sagen und Subhana Rabbi al-Azim im Ruku' sagen. Hier in diesem Hadith erstmal der Ruku' erwähnt. Warum? Weil der Ruku' vor dem Sujud kommt. Fasabbih bismi rabbika al-azim ist ein Ausschnitt, wie unten steht, yani aus mehr als einer Sura, kann man das entnehmen, entweder 56 oder 69. Und die andere Aussabbih bismi rabbika al-azim aus Surat, Sura 87. Und das nennt man auf Arabisch Ta'wil al-Quran, das heißt die Umsetzung des Koran. Die Umsetzung des Koran. Und der Prophet a.s. machte uns klar, in welcher Position wir die Sache sagen sollen. Aus dieser Aya oder aus diesen Hadithen, und es gibt auch andere Überlieferungen dazu, können wir entnehmen, dass es bevorzugt ist, im Ruku' Subhan Rabbi al-Azim zu sagen. Und dass es bevorzugt ist, im Subhan Rabbi al-A'la zu sagen. Aber wir haben hier zwei verschiedene Aspekte, die wir voneinander getrennt betrachten wollen. Das eine ist die Anordnung, Allah zu verherrlichen, zu lobpreisen. Und die andere ist der Wortlaut. Noch einmal, wir haben zwei Aspekte in diesem Hadith. Wir haben einmal den Aspekt, dass wir, weil das heißt ja, preise mit dem Namen deines Herrn, dem Höchsten. Oder preise deinen Herrn, den Höchsten, indem du seinen Namen erwähnst zum Beispiel. Das heißt, die Anordnung des Lobpreisens ist ein Aspekt an dieser Aya. Der andere Aspekt ist der verwendete Wortlaut dieses Lobpreisens. Warum trennen wir diese beiden, warum ist es wichtig für uns oder welchen Vorteil haben wir davon, diese beiden hier voneinander zu trennen? Der Vorteil ist, damit wir, falls wir einen Wortlaut austauschen wollen durch einen anderen, stellt sich die Frage, ob wir immer noch den Hadith oder die Aya umgesetzt haben oder nicht. Und die Antwort lautet, wenn ich meinen Herrn preisen soll, den Höchsten, Al-A'la, aber ich preise ihn mit einem anderen Namen, Al-Azim. Oder umgekehrt, ich soll ihn preisen mit dem Namen Allahs, dem Gewaltigen. Aber ich preise ihn mit einem anderen Namen, Al-A'la. Wie jemand, der zum Beispiel verwechselt den Dhikr, Subhan Rabbi Al-Azim, im Sujud sagt und Subhan Rabbi Al-A'la im Ruku' sagt. Hat praktisch die beiden Dhikr vertauscht. Und dann sagen wir, trotzdem hat er die Aya und den Hadith umgesetzt. Er hat trotzdem die Aya und den Hadith umgesetzt. Auch wenn einer sagen würde, Subhan Rabbi al-Karim oder Subhan Rabbi al-Rahim oder Subhan Rabbi al-Bar egal, einen der Namen Allahs Azza wa Jal, alle würden den gleichen Zweck erfüllen. Tamam. Weil das ist der Vorteil, der Nutzen daraus, dass wir, dass kommt jemand zu dir und sagt dir, ich habe diese beiden Dhikr miteinander vertauscht, du sagst, dein Gebet ist gültig. Dein Gebet ist gültig. Und erst recht nach der Ansicht der Mehrheit, die sowieso sagt, dass die Adhkar mustahab sind und nicht wajib sind. Wallahu tabaraka wa ta'ala. 870. In dieser Version heißt es zusätzlich, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sich verbeugte, sagte er dreimal, gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige. Auf Arabisch, subhana rabbi al-azimi wa bihamdihi. Gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige, und ich lobe ihn mit seinem ihm zustehenden Lob. Und wenn er sich niederwarf, sprach er dreimal, gepriesen sei mein Herr, der Höchste, subhana rabbi al-ala wa bihamdihi. Und ich lobe ihn mit seinem ihm zustehenden Lob. Dreimal sagte er das, sallallahu alaihi wa sallam. Das ist auch eine Überlieferung. Sie ist offensichtlich daif. Und Abu Dawud, rahimahullah, sagte, ich habe Angst, dass dieser Zusatz nicht mahfuz ist. Dieser Zusatz, damit meint er wohl, wa bihamdihi. Warum? Weil subhana rabbil a'la und subhana rabbil azim, das ist ja also der übereinstimmende Teil zwischen den zwei Überlieferungen. Aber der Zusatz ist wa bihamdihi. Wir sagen, dann sagt Abu Dawud, rahimahullah, die Leute aus Ägypten haben als einzige den Isnad dieser beiden Hadithe überliefert, den Hadith von Ar-Rabi' und den Hadith von Ahmed ibn Yunus. Das ist also, er will sagen, das ist dieser Hadith und der davor. Im Deutschen hat man ja die Überlieferungsketten weggelassen. Aber wenn ihr im Arabischen schaut, bei diesem Hadith, den wir gerade in 870 steht, Haddathana Ahmad ibn Yunus. Das heißt, es ist ein Lehrer Ahmad ibn Yunus. Und beim anderen Hadith haben wir Haddathana Ar-Rabi' ibn Nafi' Abu Tawbah. Das heißt, er sagt eben das über seine beiden Lehrer. Und auf jeden Fall, dieser Zusatz ist nicht mahfuz, wir müssen unterscheiden zwischen der Disziplin der Überlieferung. In der Disziplin der Überlieferung sagt Abu Dawud dadurch indirekt, was mahfuz ist, ist Subhan Rabbi al-A'la. Mahfuz heißt was? Ja, in diesem Zusammenhang authentisch. In diesem Zusammenhang authentisch. Okay? In der Hadith-Schrift hat es eine bestimmte Definition. Aber wir was uns interessiert ist, dass dieser Wortlaut authentisch ist, sagt er, rahimahullah ta'ala. Und der Zusatz eben hat er die Befürchtung, dass er nicht mahfuz ist. Nicht mahfuz würde jetzt bedeuten, in diesem Fall unauthentisch. Ja? Weil nur diese beiden Lehrer diesen Teil, zusätzlichen Teil überliefert haben und alle anderen nicht, war das immer ein Indiz. Muss nicht immer sein, aber es ist ein starker Indiz dafür, dass das hier ein Fehler ist, der sich eingeschlichen hat in der Überlieferung. Das so viel zu der technischen Frage der Überlieferung. Ansonsten die fiqh-technische Frage, tamam? Da haben wir kein Problem, weil wir haben ja vorher schon geklärt, dass der Imam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns angeordnet hat, Allah zu lobpreisen im Ruku' und im Sujud, tamam? Und wir haben gesagt, wenn wir das austauschen, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, haben wir Allah trotzdem lobpriesen, richtig? Und wenn ich sage, Subhanallah wa bihamdihi, habe ich Allah immer noch lobpriesen, sogar mehr lobpriesen gelobt, als ich eigentlich muss, tamam? Oder sollte, oder wie es in überliefert ist. Diese Sache ist unproblematisch, weil wir haben grundsätzliche Anordnung, in diesem Teil des Salah soll Allah Azza wa Jal gelobt werden und verherrlicht werden. Und wenn es mit dem überlieferten Ausdruck geschieht, ist es natürlich besser. Aber das heißt nicht, dass man nicht auch zusätzliche Sachen sagen darf. Und deswegen ist auch überliefert in mehreren anderen auch Überlieferungen, dass der Prophet noch andere Bittgebete, mit Bittgebete meine ich Dua jetzt allgemein. Dua allgemein beinhaltet auch Lobpreisungen, Verherrlichungen. Das ist auch eine Form des Bittens, eine Form des Dua. Das Salah ist auch im weitesten Sinne eine Form des Dua. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, gibt ja diese eingeschränkte Form des Dua, also wie man das, ja, Dua al-Mas'ala nennt man das, ja, lernt man der Aqida, und dann gibt es ja Dua al-Ibada, wer heißt es? Weil normalerweise, wenn man von Dua spricht, dann versteht man darüber, dass man Allah um etwas bittet. Das nennt man Dua al-Mas'ala. Aber das ist nicht immer der Fall. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, yani, was soll er mit eurer sinngemäß sein, was soll er mit eurer Bestrafung machen, wenn ihr zu ihm Dua macht? Er meint es, wenn ihr ihn anbetet, subhanahu wa ta'ala. Tamam? Laula du'a'ukum. Tayyib. 871. Shu'ba, rahimallah, sagte, ich fragte Suleiman, wenn ich im Gebet eine Aya lese, die beängstigt, soll ich dann ein Bittgebet sprechen? Tayyib. Also, weiter erstmal im deutschen Teil. Also, wenn ich im Gebet eine Ayah lese, die beängstigt, soll ich dann ein Bittgebet sprechen? Dann erzählt er über Sa'd ibn Ubaidah, über Mustawrad ibn Sila ibn Zufar, über Hudhayfa, radiallahu anhu, dass er mit dem Propheten sallallahu alaihi zu beten pflegte. Er pflegte in seiner Verbeugung, Subhan Rabbiyal Azim zu sagen. Und in seinem und im Sujud Subhan Rabbi al-A'la, in seiner Niederwerfung Subhan Rabbi al-A'la, yani Subhan Rabbi al-Azim, frei von Mängeln ist mein Herr der Gewaltige und frei von Mängeln ist mein Herr der Höchste. Und immer wenn er zu einer Aya über Barmherzigkeit kam, hielt er an und sprach ein Bittgebet, und immer wenn er zu einer Aya über Bestrafung kam, hielt er an und suchte Zuflucht. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam steht mehr drin, als eigentlich in diesem Kapitel, was es angesprochen wird von der Thematik her, bestätigt noch einmal wird, dass er gesagt hat, Subhan Rabbi al-Azim im Rukur und Subhan Rabbi al-A'la im Sujud. Und dieser Hadith ist, wir sehen es Sahih Muslim, auch überliefert worden, war dieser Teil, auch wenn die vorigen Überlieferungen manche von ihnen Schwachstellen beinhalten, aber er zeigt wieder, wenn eine Sache unauthentisch überliefert ist, heißt es nicht automatisch, dass der Inhalt davon nicht authentisch ist. Ja, das ist sozusagen, sagt dir Abu Dawud indirekt, dadurch, dass er das eine nach dem anderen gestellt hat. Aber er sagt es auch indirekt, dadurch, dass er es nicht kommentiert hat, weil normalerweise, wenn er nicht den Hadith nicht kommentiert, dann geht man davon aus, dass der Imam den Hadith als mindestens Hasan einstuft, auch wenn das nicht immer der Fall sein muss. Wir haben eine zweite Sache aus dieser Überlieferung gelernt, und zwar eine sehr wichtige Angelegenheit, die uns auch beim Khushu' im Salah, yani bei der Konzentration im Gebet hilft, und zwar, dass man die Bedeutungen der Ayat verinnerlicht und dass man sich konzentriert auf was Allah sagt. Der eine von euch mag vielleicht sagen, ich verstehe kein Arabisch, wie soll ich das machen? Also auch erstens einmal, auch der Araber muss sich konzentrieren auf die Bedeutung, die er hört. Es kann sein, dass er geistig abwesend ist in dem Moment. Zweitens, es gibt Wörter, die du auch, wenn du kein Arabisch sprichst, schon kennst. Und es geht ja um Verse, die beängstigen. Wenn du hörst das Wort Jahannam oder An-Nar oder Al-Hawiyah, oder irgendwas, wo du weißt, es geht hier um eine Strafe, Azab, ja, dann weißt du, okay, es geht hier um das. Dann kannst dann die Tatsache, dass du diese Ayah miterlebst oder durchlebst, oder wie man auch das ausdrücken will, das zeigt sich, oder dass du diese Ayah erlebst, ja, zeigt sich dadurch, dass du in diesem Moment Allah um das bittest, was gerade dazu passt. Das bedeutet auf Deutsch, wenn es um etwas geht, was mit der Bestrafung zusammenhängt, dass man Allah um Zuflucht dafür sucht. Und wenn es um das Paradies geht, um diejenigen geht, die man gerne sich wünscht bei Allah Azza wa Jal, dass man Allah Tabaraka Ta'ala darum bittet. Und das ist, was der Prophet gemacht hat, alayhi salatu wassalam. Und das ist auch überliefert worden in seinem Nachtgebet, in seinem freiwilligen Nachtgebet. Und das macht man nicht im Fardgebet, das macht man im freiwilligen Nachtgebet. Egal, ob man Imam ist oder ob man Ma'mum ist. Und das hilft sehr dabei, im Gebet geistig anwesend zu sein. Tayyib. 872, Aisha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Verbeugung und in seiner Niederwerfung zu sagen pflegte, Subbuh Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh, gibt der Gepriesene und Geheiligte, er ist der Herr der Engel und der Seele. Dieser Hadith von Aisha radhiyallahu anha beweist auch das, was wir die Regel, die wir vorhin gesagt haben. Und zwar, dass es in der Verbeugung darum geht, Allah zu lobpreisen. Und hier ist eine andere Form des Dhikr erwähnt worden. Subbuhun Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh. Und es ist ein ganz anderes Wort dort als Subhan Rabbi al-Azim. Aber es ist inhaltlich die gleiche Thematik. Lobpreisung Allahs, also Tasbih, eine Form von Tasbih nennt man das. Ar-Ruh wurde hier übersetzt mit der Seele. Das ist eine Möglichkeit. Aber eine andere Möglichkeit ist auch, dass Ar-Ruh ein Beiname ist von Jibril a.s. und würde auch insofern passen, weil vorher die Engel erwähnt worden sind. So ist Allah der Herr der Engel und der Herr Jibrils. Was ist der Sinn, dass man Jibril separat erwähnt, obwohl er doch sowieso ein Engel ist, um seine Stellung zu betonen? Das kennen wir aus dem Koran, ne? تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا. Die Engel steigen in der Laylat al-Qadr hinab und auch Ar-Ruh, und das ist Jibril alayhi salatu wassalam. Insofern, und beide bedeuten sind natürlich korrekt. 873, Auf ibn Malik al-Ashja'i sagte, ich betete eines Nachts mit dem Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam. Er stellte sich hin und las Surat al-Baqarah. Und immer, wenn er zu einer Ayah über Barmherzigkeit kam, hielt er an und sprach ein Bittgebet. Und immer, wenn er zu einer Ayah über Bestrafung kam, hielt er an und suchte Zuflucht. Dann verbeugte er sich ungefähr so lang, wie er gestanden war, und sagte in der Verbeugung, Subhana dil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azama. Frei von Mängeln ist derjenige, der voller Gewaltherrschaft, dem Besitzer des Weltalls, der voller Stolz und Gewaltigkeit ist. Dann warf er sich so lange nieder, wie er gestanden war, und er sagte in der Niederwerfung dasselbe. Dann stand er wieder auf und las Surat Al-Imran und las eine Sura nach der anderen. Und las eine Sura nach der anderen. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam können wir einiges entnehmen, unter anderem, dass er alaihi salatu wassalam im Nachtgebet lange stand, alaihi salatu wassalam, und Surat al-Baqarah, yani, um sie zu lesen, für jemanden, der trainiert ist und zügig liest, braucht circa eine Stunde. Dafür. Und für Surat Al-Imran ungefähr eine halbe Stunde dafür. Insofern hat er viel Zeit im Salat dafür verbracht. Und das zeigt auch, dass die Überlieferung, dass man sich kurz halten soll und ähnliches, sich darauf bezieht, wenn man als Imam mit anderen Leuten betet. Ansonsten im Nachtgebet, lies, solange du möchtest. Und hier zeigt es sich, dass diese Sache, dass er bei einer Ayah über Rahma stehen geblieben ist, und dann kurz gesagt, Allahumma ni as'aluka ar-Rahma, zum Beispiel, Wallah, ich bitte dich um die Rahma, tamam? Zum Beispiel, Wallahu ghafurur rahim, Wallah, ich bitte dich um Vergebung, Wallah, ich bitte dich um Rahma. Oder, was ist, wenn es um Ayah über Bestrafung geht, A'udhu billahi min an-Nar, oder A'udhu billahi min Jahannam, Zuflucht bei Allah vor dem Höllenfeuer, oder vor dem... Diese Bittgebete, das bedeutet, dass kurz stehen bleiben, und dann das entsprechende Bittgebet zu sprechen und dann weiterzulesen. Dann verbeugte er sich ungefähr so lange, wie er gestanden war. Und das zeigt, dass sein Gebet proportional zueinander war. Die Teile des Gebets proportional zueinander war. Und dann sprach er im Ruku' wieder, ist hier ein neues Bittgebet überliefert worden. Ja? Wir haben jetzt Subhan Rabbi al-A'la gelernt, Subhan Rabbi al-Azim gelernt, Subbuh und Quddus und Rabbul Malaikati wal Ruh. Und jetzt hier ein ganz anderes, aber es ist wieder, passt in den Rahmen Tasbih, Lobpreisung Allahs, Tabarak wa Ta'ala. Ja. Und was ist immer am besten? Am besten ist immer, dass man alles macht. So wie er alles gemacht hat, alayhi salatu wasalam. Das heißt, mal so, alle Bittgebete mal erlernen. Und wenn man jetzt schon, sag ich mal, 20 Jahre lang ein Bittgebet gesprochen hat, dann lohnt es sich vielleicht mal, ein anderes zu, nächsten 20 Jahren ein anderes zu sprechen, zum Beispiel. Und so in der Hoffnung, dass Allah immer noch mal 20 Jahre gibt. Auf jeden Fall ist dieser Hadith beweist uns wieder, dass diese Dhikr austauschbar sind. Und dass nicht genau dieser Wort Subhanallah Rabbil Azim sein muss. Wenn du es nicht machst, dann hast du die Sunna des Propheten an dieser Stelle nicht umgesetzt. Tayyib. Und er las eine Sura nach der anderen. Und dieser Hadith ist auch ein Hinweis für uns. Auf was? Auf die Reihenfolge der Suren des Koran al-Karim. Richtig? Weil woher wissen wir das? Warum haben die Sahaba Baqara, Al-Imran, Nisa und so weiter gemacht? Eben aus der Lesung des Propheten, alayhi salatu wassalam. Und wenn es manchmal in einer anderen Reihenfolge vorkommt, dann ist es zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass erlaubt ist, auch die Reihenfolge zu vertauschen. Ja? Weil manche Gelehrte sehen das als mehr oder weniger verpönt, wenn man die Reihenfolge verdreht. Dass man erst Surat al-Nas liest in der ersten Raka und dann Surat al-Falaq zum Beispiel in der zweiten Raka liest. Ja? Aber wir sagen, wenn man das ab und zu macht, ist es absolut kein Problem. Aber dauerhaft, warum macht doch dauerhaft das, was der Prophet auch dauerhaft gemacht hat? Alayhi salatu wassalam. Weil immer das Sunna folgen ist immer das Beste, inshallah, tabaraka. Und er sagte, er las eine Sura nach der anderen. Kann ein Hinweis darauf sein, dass er mehr als eine Sura auch in einer einzigen Raka'a gelesen hat, alayhi salatu wassalam. Hudhayfa radiallahu anhu berichtet, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in der Nacht beten sah. Er sagte dreimal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dhul Malakuti wal Jabaruti wal Kibriyai wal Azama. Bevor wir weiterlesen, ist ein Hinweis auf den Takbir dreimal am Anfang des Salah. Der erste ist der Takbir al-Ihram und die zusätzlichen Takbir sind mustahab im Nachtgebet, das manchmal zu machen, wie er es gemacht hat, alayhi salatu wassalam. Und dann sagt er, Subhana dhil, Entschuldigung, dhul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal rahma, Besitzer des Weltalls, der du voller Gewaltherrschaft, Stolz und Gewaltigkeit bist. Auch in Form von Tasbih. Auch wenn das Wort Subhana nicht vorkommt oder Tasbih oder Subuh oder so. Lobpreisen ist Lobpreisen. Das ist nicht verherrlich. Dann begann er, dann begann er und las Surat al-Baqarah und verbeugte sich anschließend. Er begann die Lesung mit Surat al-Baqarah und verbeugte sich anschließend. Hat er in der ersten Raka die Baqarah ganz gelesen oder nicht? Allahu a'lam. Aus dem weiteren Verlauf des Hadiths könnte man das meinen, weil, aber muss nicht sein, weil er erwähnte Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'idah oder Al-An'am. Weil wenn es drei waren, hat er wohl irgendwas aufgeteilt, alayhi salatu wassalam. Dann begann er die Lesung mit Surat Al-Baqarah und verbeugte sich anschließend. Seine Verbeugung war etwa so lang wie sein Stehen. Jemand fragt sich, wie konnte er das machen, alayhi salatu wassalam? Wie konnte er so lange im Gebet stehen? Das hat er nicht nur einmal gemacht, hast du gesehen? Das ist ja nicht die erste Überlieferung, die das besagt. Und die Antwort lautet, liebe Geschwister, es ist einfach, wie er selbst sagte, وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, mein Grund zur Freude, ja, oder mein Augenblick der Freude, mein Genuss in diesem Leben ist wo? In meinem Gebet. Ja. Kein Mensch stellt sich stundenlang hin, weil er sich dadurch quält. Nein, es ist die Liebe zu Allah, also diese Einsamkeit oder dieses Zielgespräch, was man möchte, allein sein mit ihm, subhanahu wa ta'ala, diese Überzeugung von innen, dass Allah einen hört, wenn man mit ihm redet, dass man sieht, wie Allah auch die Bittgebete erhört, diese Zufriedenheit, diesen Genuss, ist das, was dich dazu bringt, in der Nacht sich von deiner Frau zu entfernen, in der Nacht dich, wie heißt es, von deinem Schlafbett zu entfernen, einfach die Müdigkeit zu überwinden und diese Zeit zu nutzen, in der keiner dich sehen kann, auch, dass du auch nicht gesehen wirst. Ikhlas ist auch ein wichtiger Punkt beim Qiyam al-Layl. Ansonsten, deswegen ist die Sache ist nicht, Bismillah, komm, wir beten zusammen Gemeinschaft und wir trainieren jetzt nachts Gebetsgemeinschaft. Nein, das wird nichts bringen. Diese Sachen sind auf Deutschland für die Katz. Also wenn wir sagen, jetzt wir treffen uns irgendwann mal und machen oder in einem Seminar oder so, wir werden jetzt heute Nacht uns nachts beten. Was bringt dieses Gebet bei Nachtgebet, wenn das nicht von innen kommt, dass du das unbedingt machen möchtest, dann ist natürlich. Aber wenn du das nicht machst vom Herzen und auch das Gefühl hast, du willst unbedingt mit deinem Herrn alleine sprechen, dann muss dir jemand sagen, mach es. Das ist nicht etwas, was dauerhaft sein wird. Ja. Und ich sage immer, mach es doch so, wie der Prophet es gemacht hat. Hat er den Leuten gesagt, komm, wir beten zusammen in der Nacht? Nein. Er hat die Leute angespornt. Er hat es denen gesagt. Er hat es zu seiner Tochter Fatima und seinem Schwiegersohn Ali radiallahu anhuma, hat es gesagt. Er sagt, steht auf, betet. Aber er hat nicht den Leuten gesagt, komm, wir außer im Ramadan. Im Ramadan hat er es gemacht, alayhi salatu wassalam. Wenn wir auf diesem gleichen Weg gehen, dann bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala werden wir auch rechtgeleitet sein, wie sie rechtgeleitet gewesen sind. Tayyib. Er sagte in der Verbeugung, frei von Mängeln ist mein Herr, der Gewaltige. Frei von Mängeln ist mein Herr, der Gewaltige. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Dann hob er seinen Kopf aus der Verbeugung und stand etwa so lange wie in seiner Verbeugung. Dabei sagte er, meinem Herrn gebührt das Lob. Auf Arabisch, Li Rabbi al-Hamd. Li Rabbi al-Hamd. Hier sind wir auch. Das ist, Rabbana walaka al-Hamd, Allahumma Rabbana walaka al-Hamd. All das sind Versionen letztendlich, dass du Allah Lob preist. Richtig? Al-Hamd. Tahmid nennt man das. Tahmid. Allah Lob preisen. Nicht dieses Verherrlichen. Tasbih ist mehr so diese Art Verherrlichen. Tahmid ist das Loben. In Wirklichkeit natürlich, die Sachen sind, da gibt es eine Grauzone dazwischen. Also es ist ein fließender Übergang. Aber wir sehen hier, Li Rabbi al-Hamd, hat er gesagt, alayhi salatu wassalam. Dann warf er sich etwa so lange nieder, wie er zuvor gestanden war. In der Niederwerfung sagte er, frei von Mängeln ist mein Herr der Höchste, Subhana Rabbi al-A'la. Dann erhob er seinen Kopf aus der Niederwerfung und er saß zwischen den beiden Niederwerfungen etwa so lange, wie er sich zuvor niedergeworfen hatte, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er, O mein Herr, vergib mir, O mein Herr, vergib mir. Rabbighfirli, Rabbighfirli. So betete er vier Raka'a und las darin Al-Baqarah, Al-Imran und Al-Ma'idah oder Al-An'am. Also Surah 2, 3, 5 oder 6. Shu'ba war sich nicht sicher, ob es die eine war oder die andere. Und sie sind etwa gleich lang. In etwa. Al-An'am ist wohl ein bisschen länger. 148. In der Verbeugung und in der Niederwerfung Bittgebete sprechen. Hier stellt sich die Frage, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala preist, subhanahu bin A'la sagt, subhanahu bin A'zim sagt, ist es das Einzige, was man machen darf, oder darf man auch Bittgebete sprechen? Wenn du im Sujud Bittgebete sprichst, ist das ein Ort? Und die Antwort überliefert, was uns Abu Dawud im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Diener ist deinem Herrn am nächsten, wenn er in der Niederwerfung ist. Deshalb sprecht viele Bittgebete. Hier hat er die Antwort gegeben in Bezug auf den Sujud. Und deswegen die Ulama, die sagen, dass Subhan Rabbi al-A'la zu sagen, wajib ist im Sujud, die sagen, sagst das mindestens einmal, besser dreimal, kannst auch mehr sagen, aber du darfst auch Bittgebete sprechen. Und Bittgebete sprechen, darfst Allah um alles Gute in diesem nächsten Leben sprechen. egal ob es diesseitig ist oder ob es jenseitig ist. Dass Allah um alles bitten im Sujud, und das macht dein Gebet nicht ungültig. Und der Beweis dafür ist, dass er es nicht eingeschränkt hat. Also fa'akthiru du'a. Deshalb macht viel Bittgebete. Deshalb spricht viel Bittgebete. Und die Begründung ist, weil man seinem Herrn in diesem Moment am nächsten ist, subhanahu wa ta'ala. 876. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Vorhang aufzog, als die Menschen aufgereiht hinter Abu Bakr standen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Wohnung war ja offensichtlich neben der Moschee direkt. Und wenn er den Vorhang seines Fensters geöffnet hat oder seine Tür geöffnet hat, dann hat er direkt in die Moschee reinschauen können. Und er sah, wie sie aufgereiht waren hinter Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Und offensichtlich war es gegen Ende seines Lebens, alayhi salatu wassalam, weil das die bekannte Situation ist, wo Abu Bakr auch vorgebetet hat, radiallahu ta'ala anhu. Dann sagte er, o ihr Menschen, von den Frohbotschaften des Prophetentums ist nur noch das gute Traumgesicht übrig geblieben. Das heißt, der Traum, den Allah einem Menschen gibt, der nicht vom Shaitan ist und nicht aufgrund eigener Erlebnisse irgendwie das verarbeitet im Traum, sondern das ist eben das, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen eingibt. Das ist ein Teil von 46 Teilen des Prophetentums. Weil wenn alle Teile da sind, das ist ein Prophet, richtig? Aber ein Teil davon macht noch keinen Menschen zu einem Propheten. O ihr Menschen, von den Frohbotschaften des Prophetentums ist nur noch das gute Traumgesicht übrig geblieben. Entweder sieht ein Muslim es, oder jemand sieht es für ihn. Entweder ein Muslim sieht es, entweder siehst es in Bezug auf dich selbst, oder ein anderer sieht es für dich. Manchmal kommt jemand zu dir und sagt dir, ich habe dich im Traum gesehen, das. Wenn es ein Traum von Allah war, dann hat er es für dich gesehen. Mir wurde außerdem verboten, in der Verbeugung oder in der Niederwerfung Koran zu lesen. Was die Verbeugung angeht, so verherrlicht darin den Herrn, und was die Niederwerfung angeht, so gebt euch mit den Bittgebeten Mühe. Sie werden sicherlich erhört werden. Also, in dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen wir nochmal bestätigt, worum es beim Sujud, beim Rukur geht, nämlich um die Verherrlichung Allahs tabaraka ta'ala. Und hier hat das auch direkt gesagt. Er sagte, fa'azzimu ar-rabba fihi. Das heißt, am Rukur, was den Rukur angeht, so verherrlicht darin den Herrn. Fa'azzimu fihi ar-rabb. Und was den Sujud angeht, fajtahidu fid du'a. Das heißt, gebt euch Mühe. Ijtihad kommt von Juhd, und Jihad, alles kommt von dem Begriff Juhd oder Al-Jahd, das ist die Mühe. Und fajtahidu, yani macht Ijtihad, das heißt, gebt euch Mühe, Dua zu machen. Faqaminun an yustajaba lakum. Denn es wird sicherlich erhört werden, dieses Bittgebet. Hier sehen wir auch den Hinweis darauf, dass wenn man einen anderen Wortlaut benutzt als den überlieferten im Rukur, ist es Norden. Das Gebet ist gültig. Ja? Und das Mindeste, was man machen soll, man soll am besten etwas Überliefertes sagen, weil es das Sunna näher ist. Gerade wenn man die arabische Sprache nicht kennt, bevor man sich irgendeinen Satz zusammenbastelt, der vielleicht falsch ist, okay, sagt man einfach das, was man gelernt hat. Und danach kann man auch einen anderen Satz sprechen, den man gelernt hat. Und wenn man arabisch spricht, kann man auch selbst etwas dabei formulieren. Wallahu tabari an. Und der Vorteil bei diesen Sachen ist, dass man aus dieser, aus dieser Schiene rauskommt, einfach nur ein Gebet runterzubeten. Ja? Deswegen ist es schon, also es hat nicht nur Nachteile zu sagen, ich formuliere das selbst. Nein, das ist auch erlaubt und innerhalb der Sunna und in Ordnung. Und das hilft dir dabei, dass dein Gebet nicht monoton wird. Du sprichst einfach alles. Nein, du sollst lernen, sich im Rukur, jetzt lobpreise ich meinen Herrn. Und die Lobpreisung, wenn du sie selbst formulierst, dann entspringt sie oft eher dem Herzen. Und das Mindeste, was du machst, kannst ja beides machen. Du kannst ja das Überlieferte sagen und du kannst etwas formulieren, was von deinem Herzen entspringt. Aisha Radhiallahu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in seiner Verbeugung und in seiner Niederwerfung oft: Gepriesen seist du, O Allah, unser Herr. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Gepriesen seist du, O Allah, unser Herr. Gepriesen seist du mit deinem dir zustehenden Lob, O Allah, vergib mir. Er setzte den Koran in die Tat um. Was heißt, er setzte den Koran in die Tat um? Das ist eine Anlehnung aus der Surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, das ist die Lobpreisung, wastaghfirhu, bitte ihm verzeihen, bitte ihm Vergebung. Und das hat er gesagt. Du, O Allah, unser Herr, gepriesen seist du mit deinem dir zustehenden Lob, O Allah, vergib mir. Auf Arabisch, Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Das heißt, nachdem die Surat An-Nasr abgesandt worden ist, hat er das oft gesagt. Und wann hat er das gesagt? Im Ruku' und im Sujud. Im Ruku' und im Sujud, den gleichen Dhikr. Wobei, das ist eine Form des Tasbih. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, der vorletzte Hadith für heute, inshallah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Niederwerfung Folgendes zu sagen pflegt: O Allah, vergib mir alle meine Sünden. In der Niederwerfung. O Allah, vergib mir alle meine Sünden. Allahumma ghfirli dhanbi kullah. Sowohl die kleinen als auch die großen. Diqqahu wa jillah. Die ersten und die letzten. Awwalahu wa akhirah. Wa awwalahu wa akhirah. Der Bücher ibn Sarh fügt noch hinzu: die offenkundigen und die verborgenen. Alaniyatahu wa sirrah. Und das zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala es liebt, dass man ihn anfleht und eindrücklich bittet. Nicht einfach nur sagt, Allah mach viel. Nach dem Motto, wenn du vergibst, schön, wenn nicht, auch nicht schön. Nein, Allah verzeih mir. Verzeih mir. Allah verzeih mir. Verzeih mir heute. Verzeih mir jetzt. Verzeih mir immer. Die Großen, die Kleinen, alles an Sünden, woran ich denke, was ich vergessen habe, du vergisst ja nichts. Du bist Al-Ghafur, du bist Al-Rahim, du bist Al-Ghaffar. Oh Allah, zeig mir deine, zeig mir die Effekte deiner Namen. Was weiß ich. Ja? Allah will, dass man ihn anfleht. Und nicht einfach nur einmal sagt und sagt es ehrlich. Und der Beweis ist, so hat es der Prophet gemacht, das ist dein Vorbild. Warum? Weil das ist ein Zeichen der Unterwürfigkeit. Ein Zeichen der Unterwürfigkeit. Ansonsten jemand, der sagt, Allah verzeih mir. Das ist eine Form der Überheblichkeit. Bist du? Fragst du selbstverständlich? Das ist nicht selbstverständlich. Okay. Deswegen, yani, steigere dich in die Sache rein, wenn du Allah um etwas bittest. Manche Leute sagen wirklich, ich habe Dua gemacht, aber wurde nicht erhört. Wer bist du auf Erden? Was ein Pimpf bist du, der auf der Erde rumläuft und denkt, er macht einfach einmal so und die Sache ist erledigt. Sei froh, dass du nicht erledigt bist. Ja? Aufgrund deiner Sünden, dass du deinen Herrn vergisst, dass du nicht an ihn denkst, dass du nicht Lob preist, wie es ihm zusteht. Wie es in manchen Überlieferungen heißt, die Leute von früher, wenn sie gehört haben, dass wie kurz das Leben der Leute in unserer Umma ist, 60, 70 Jahre, haben sie gesagt, ich würde, wenn ich wüsste, wenn mein Leben so kurz wäre, 60, 70 Jahre, dann würde ich die ganze Zeit nur Sujud machen, ganz Leben lang. Was heißt, dass manche früher länger gelebt haben. Deswegen, jeder Mensch muss seine Position kennen. Ja, du bist, den Allah braucht, er braucht dich überhaupt nicht. Du, deine Eltern, die Moschee, die Kaaba, die Dunya, alles zusammen ist nicht so viel wert wie der Flügel einer Mücke. Das musst du wissen. Deswegen bist du es, der ihn anflehen muss. Subhanahu wa ta'ala. Letzter Hadith heute, 78. Aisha radhiallahu anha sagte, eines Nachts fand ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nicht vor. Dann berührte ich seinen Gebetsplatz und siehe da, er war in der Niederwerfung. Und seine beiden Füße waren aufrecht und er sagte, ich suche Zuflucht bei deiner Zufriedenheit, vor deinem Zorn. Und ich suche bei deiner Vergebung, vor deiner Strafe Zuflucht. Und ich suche bei dir Zuflucht vor dir selbst. Ich kann dich nicht genug loben. Dir steht alles Lob zu, mit dem du dich selbst lobst. Wenn du dieses Bittgebet anschaust, das ist die beste Art, wie man Allah lobpreisen kann. Also, Yani dieser Hadith ist gewaltig, ja? Also die Lobpreisung ist gewaltig. Da sieht man, das kam vom Herzen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dass er dir wirklich sagt, wie du es am besten machst. Du kannst ja auch ein und andere Sachen überlegen, wie du sprechen willst. Aber so, was willst du denn Besseres mal als das? Du suchst Zuflucht bei Allahs Zufriedenheit vor seinem Zorn. Und beides kommt von ihm, subhanahu wa ta'ala. Als würdest du ihm sagen, oh Allah, wo soll ich hingehen, wenn du mit mir unzufrieden bist? Ich kann nur dich darum bitten, dass du mir zufrieden bist. Ich habe keinen anderen Weg. Oh Allah, wenn du mit mir vorhast, mich zu bestrafen, ich kann nichts anderes machen, außer dich darum zu bitten, dass du diese Entscheidung änderst. Und dass du mir vergibst. Ich habe keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Herrn, anderen Gott, zu dem ich mich wenden könnte. Das sind zwei Beispiele und dann kommt allgemein. Oh Allah, weißt du was? Als würde er sagen, ich suche Zuflucht bei dir, vor dir selbst. Ob das deine Strafe ist, ob das dein Zorn ist, ob das deine Unzufriedenheit ist, ob das deine... Egal, was von dir kommt, ich suche Zuflucht bei dir. Mein Zufluchtsort bist du. Ich fliehe vor dir, zu dir. Und das ist eine Eigenschaft von Allah Azza wa Jal alleine. La sharika lah. Und dann sagt er, eingestehend, egal wie ich dich lobpreise, es ist nicht genug. Auf Deutsch, ich kann dich nicht genug loben. La uhsi thana'an alik. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann hat man Allah subhanahu wa ta'ala so gelobt, wie man es eigentlich als Mensch machen kann. Ja. Und auch dann der Vers ist, und anders ausgedrückt, oh Allah, ich lobpreise, weil du musst ja nicht unbedingt aussprechen, was du nicht aussprechen kannst. Wer kann Allah lobpreisen wie Allah selbst? Niemand. Okay, dann sagst du dir, ich lobpreise dich, oh Allah, mit dem Lob, mit dem du dich selbst lobst. Weil das ist die beste Art, wie du Allah loben kannst. Niemand kann Allah besser loben als er sich selbst. Und er bringt dir bei, wie du es machst. Manches davon hat er dir beigebracht. Das meiste hat er dir nicht beigebracht. Die meisten Formen, wie man Allah loben kann, hat er dir nicht beigebracht. Hat dir ein Teil bei, subhanahu wa ta'ala. Aber ansonsten, Yawm al-Qiyamah, gehört nicht zu der Schafa'a des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er als einziger Mensch von allen Kindern Adams dich niederwerfen wird vom Thron des Alabamas, subhanahu wa ta'ala, des Gnadenvollen. Und er nach einer Zeit, Allah alleine weiß, wie lange sagt er zu seinem Propheten, heb dein Haupt, bitte, dir wird erhört werden. Und in dem Moment, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm Formen des Lobpreisens ein, die er vorher nicht gewusst hat, sallallahu alaihi wasallam. Und dann preist er seinen Herrn, subhanahu, das ist der Prophet, wer hat mehr Wissen als er? Aber Allah bringt ihm Lobpreisungen bei, damit Allah die Fürsprache von ihm annimmt. Und deswegen siehst du, dass all deine Rechtschaffenheit, alles Gute, was du machst, all deine Ibadah, wenn Allah nicht wäre, wärst du nichts. Also wenn Allah dir nicht helfen würde, wärst du nicht imstande, das zu machen. Und deswegen sagen wir in der Fatiha was? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Also dich allein beten wir an oder dir allein dienen wir mit Liebe und dich verherrlichend und dabei bitten wir dich um Hilfe. Wa iyaka nasta'in. Sonst wären wir dazu nicht imstande. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, unseren Herrn subhanahu wa ta'ala so zu lobpreisen, wie es ihm zusteht, beziehungsweise so wie der Prophet es uns beigebracht hat, a.s. Aus diesen Überlieferungen lernen wir sehr deutlich, dass der Prophet a.s. seinen Herrn am meisten gekannt hat, am besten gekannt hat und am besten gelobt priesen hat, a.s. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka alayhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.